Wissenschaft. Sie hören heute von Mikroben und Mutationen. Neue Infektionen bedrohen die Menschheit, von Achim Nuhr. Wenn der Bauer hereinkommt, ist im Schweinestall was los. Doch seit letzter Woche hat der Bauer eine Grippe. Mehrere Viecher haben sich schon angesteckt. Des Bauers Lieblingsschwein Gustav hat es am härtesten erwischt. Es leidet, ganz wie der Bauer, an Fieber und Schnupfen. Bauer Max hat ein schlechtes Gewissen, Gustav geht es schlecht. Da will er dem Schwein etwas Gutes tun. Gustav darf den Stall verlassen und sich in der frischen Luft die Füße vertreten. Toll. Wann darf ein modernes Mastschwein schon mal heraus aus dem Stall? Das Schwein teilt die Wiese friedlich mit einem Schwarm Zwergschnepfen, die von Nordsibirien gezogen sind und jetzt erschöpft rasten. Gustav schnüffelt mit seiner Schnauze und nimmt ganz Schwein ein wenig vom Kot der Schnepfen zu sich. Mit dem Vogelkot wandern erneut Viren in den gebeutelten Schweinekörper. Dabei hat Gustav doch schon mit den Grippeviren des Bauern zu kämpfen. Des Ebers Gesundheit ist völlig auf dem Hund. Die Viren des Bauern und die Viren der Vögel verstehen sich im Schwein ganz prächtig. Bald verbinden sie sich und brüten zusammen einen ganz neuen Virus aus. Seit Tagen niest Gustav nun den Bauern an. Dessen Immunsystem weiß mit dem ulkigen neuen Virus gar nichts anzufangen und lässt ihn unbehelligt passieren. '18 erlebte die Menschheit eine ihrer größten Katastrophen. Etwa jeder zweite Mensch auf der Erde erkrankte an einem neuen Grippevirus, der von Schweinen auf Menschen übertragen wurde. Zum Schluss erreichte der neue Virus den damals letzten Winkel der Erde, Neuguinea. Weltweit starben etwa 21 Millionen Menschen. Die anderen waren gewarnt. Mochten Bibel und Kirche den Menschen eine besondere Rolle auf diesem Planeten zuweisen, so sah dies der neue Virus ganz anders. Seine beiden Vorläufer hatten sich zuerst separat bei Vögeln und Menschen aufgehalten. Von diesen Organismen hatten die Viren dann jeweils den Weg zu den Schweinen gefunden. In den Schweinekörpern hatten sie sich zu einem neuen Virustyp vereinigt und dieser neue Typ war wieder zu den Menschen gewandert. Ohne Respekt vor der Krone der Schöpfung. Eine Erkenntnis, die man auch heute noch berücksichtigen sollte, meint Joshua Lederberg, Nobelpreisträger und Mikrobiologe aus den USA. It has sometimes happened that a microbial infection has resulted. Es ist schon vorgekommen, dass von Mikroben verursachte Infektionen eine ganze Art ausgelöscht haben. Das passiert Gott sei Dank nicht sehr oft, aber wir haben zum Beispiel gesehen, wie das europäische Kaninchen Australien überrannte. Dann fingen sich die Kaninchen einen Virus, der ebenfalls aus Europa kam. Danach starben etwa 90% dieser kleinen Tiere. Wir Menschen hatten die große Pest des 14. Jahrhunderts, die nach den üblichen Schätzungen 30-40% der damaligen Weltbevölkerung umbrachte. Mikroben sind winzige Organismen. Zu diesen Mikroorganismen gehören Viren und Bakterien. Viren verursachen die Grippe. Durch Bakterien wird die Pest übertragen. Doch trotzdem wird hierzulande Viren und Bakterien meist wenig Beachtung geschenkt. Die weit verbreitete Ansicht, die Medizin eile von Erfolg zu Erfolg und deshalb hätten zumindest wir in Deutschland keine Probleme mehr mit den mikrobiellen Krankheiten. Doch viele Mikrobiologen sehen dies völlig anders. Für sie stehen den unbestreitbaren Erfolgen der Medizin neue Risiken gegenüber. Und diese Risiken entstanden ebenfalls erst in den letzten Jahrzehnten. Joshua Lederberg. The fact that there are so many people all around the world is the one factor that has made us more vulnerable. Heute leben so viele Menschen auf unserem Planeten. Das ist der wichtigste Faktor, der uns verwundbar macht. Denn es gibt heute viel mehr Wirte, deren Organismen infiziert werden können. Die Mikroben haben dadurch einfach mehr Futter. Und sie können sich schneller ausbreiten. Dabei verändern sie dann ihre Gestalt und ihre Eigenschaften. Dann muss man bedenken, wie die Menschheit organisiert ist. In vielen Gebieten hausen die Menschen schlecht. Sie werden medizinisch schlecht versorgt. Es gibt kaum sauberes Wasser und gesundes Essen. In diesen Gegenden ist dann auch noch die Bevölkerungsdichte am höchsten. Deshalb starten Epidemien zumindest erst einmal dort. Zwar haben sich die Menschen den Planeten untertan gemacht wie nie zuvor in der Geschichte. Wissen, Selbsterkenntnis und auch die Lebenserwartung sind in historisch gesehen kurzer Zeit sehr deutlich gestiegen. Doch weder von uns inszenierte noch natürliche Veränderungen auf der Erde haben nur erwünschte oder erwartete Folgen. Der Wettlauf zwischen Mensch und Mikrobe sei deshalb noch lange nicht entschieden, meint Joshua Lederberg. If we look at the history of life on the earth, we've seen that. Schauen wir uns die Geschichte des Lebens auf der Erde an. Das ökologische System mit all seinen Organismen ist höchst kompliziert. Manchmal kooperieren die verschiedenen Organismen miteinander. Sehr oft bekämpfen sie sich. Manchmal überschneidet sich beides. Die Antilope in der afrikanischen Savanne hat Angst vor dem Löwen. Der Löwe hat unter den Tieren nicht allzu viele Konkurrenten, aber er muss aufpassen, dass ihn die Menschen nicht erschießen. Wenn wir dann auf der Skala des biologischen Lebens den Menschen erreichen, mit all seinem Potenzial und all seinen Werkzeugen, Menschen haben wirklich keine Konkurrenten auf der Ebene der Tiere. Aber wir müssen uns vor den Mikroben hüten. Es sind nicht die großen Tiere, nicht die Dinosaurier. Nein, vor den Mikroben müssen wir uns sorgen. Auf der biologischen Ebene sind sie unsere einzigen Rivalen. Die einzige Formation von Organismen, die auf diesem Planeten lebt und über die wir keine Kontrolle ausüben können. Der offene Kampf zwischen Mensch und Mikrobe scheint vor allem in fernen Ländern stattzufinden. In den letzten Jahren gelangte immer wieder der Ebola-Virus in die Schlagzeilen. Ein Hollywood-Film lief auch in deutschen Kinos und wird mittlerweile erfolgreich als Video verliehen. Romane greifen das Thema auch in Deutschland auf. Die authentische Beschreibung des Arztes William Close aus den USA ist dagegen nie ins Deutsche übersetzt worden. Close erlebte 1976 in Zaire den ersten registrierten Ausbruch des Ebola-Virus. Der Arzt des kleinen Waldhospitals lehnte sich zurück, dachte für eine Weile nach und sagte, der Patient muss mehr haben als eine Malaria. Wenn Malaria das Problem wäre, hätte es nach der Spritze besser werden müssen. Die Schwester fragte, denken Sie nicht, dass er vielleicht eine Medizin vom Voodoo-Priester genommen hat? Das glaube ich nicht, entgegnete der Arzt. Der Patient ist so verwestlicht wie wir. Aber mir fällt auch nichts mehr ein, was wir nicht schon versucht hätten mit diesem Patienten. Wie vollzieht sich der Wettlauf zwischen Mensch und Mikrobe? Provozieren wir Mikroben zu tödlichen Mutationen? Was passiert, wenn Menschen Gebiete neu erschließen und dabei neuen Mikroben begegnen? Welche Frühwarnsysteme brauchen die Menschen, um den Mikroben stets einen Schritt voraus zu bleiben? Die Weltgesundheitsorganisation zählt 29 neue Infektionskrankheiten, die alleine seit dem Zweiten Weltkrieg aufgetaucht sind. Von dem extrem gefährlichen Ebola-Virus über den C-Typ der Hepatitis bis zum Hantavirus. In den Ländern des reichen Nordens wachte man erst auf, als ein neuer tödlicher Virus sich auch dort massenhaft auszubreiten begann. Der AIDS-auslösende Virus. Auch wenn bisher noch unklar ist, wie er sich herausgebildet hat, ist doch schon eines sicher. AIDS konnte sich erst in der heutigen Welt ausbreiten. Professor Herbert Schmitz vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Wir wissen ja alle, dass nach Europa das HIV mit dem Flugzeug gekommen ist. Da ist gar keine Frage. Und zwar von den USA her. Die ersten Positiven, die wir hier hatten, die hatten alle einen USA-Kontakt und sind als Virusträger sozusagen mit dem Flugzeug hier in der Bundesrepublik zum Beispiel angekommen. Und die Mobilität führt natürlich auch dazu, dass man Krankheiten hier bei uns sieht, die bislang hier gar nicht bekannt waren oder sehr selten zumindest aufgetreten sind. Die neue Mobilität erklärt allerdings nur, warum der einmal vorhandene AIDS-Virus sich so schnell ausbreiten kann. Es gibt noch keine entscheidenden Erkenntnisse, wie der neue AIDS-Virus ursprünglich entstanden ist. Im Hamburger Tropeninstitut von Professor Schmitz wurden über 5000 Blutproben untersucht, die vor 1980 in allen Teilen Afrikas gesammelt worden waren. Fast gar keine der Proben enthielt den AIDS-Virus. Dies beweist, dass die Zahl der AIDS-Infizierten in Afrika vor 1980 nur zwischen 0 und 1% lag. Und seit 1980 ist dort nichts wirklich Dramatisches passiert. Das sexuelle Verhalten hat sich nur bei einigen Gruppen in einigen afrikanischen Großstädten gewandelt. Zu wenig, um die verheerende Ausbreitung des AIDS-Virus allein dadurch zu erklären. Noch etwas anderes musste passiert sein. Ein Virus kann sich immer nur verändern, wenn es von Mensch zu Mensch übertragen wird, wenn es also anfängt, sich in einem neuen Individuum wieder neu zu vermehren. Und jedes Mal bei dieser Vermehrung treten eben diese Veränderungen des Virus auf. Und je mehr Passagen von Mensch zu Mensch so ein Virus nun durchmacht, desto mehr Veränderungen sind möglich. Diese ersten Serumproben, die wir zum Beispiel in Gabun positiv gefunden haben, die erste Probe stammte von einem europäischen Reporter, der uns zufällig da im Krankenhaus in unsere Serumstudie hineingeraten ist. Und die späteren Proben stammen von Leuten mit Sichelzellanämie. Das ist eine Krankheit, die zu Blutarmut führt. Und die Leute wurden auftransfundiert mit Blutproben, die aus dem Ausland stammten. Also das ist wirklich in dieses Land hinein importiert worden. Für Gabun können wir das klar zeigen und haben das auch im British Medical Journal publiziert. Also insofern denke ich, da mag ein relativ schlecht sich vermehrendes, relativ zahmes HIV-Virus in Afrika gewesen sein. Das ist irgendwie über die Karibik von mir aus in die Vereinigten Staaten gekommen und ist dann sehr schnell weitergegeben worden. Leute, die 100 Sexualkontakte mit 100 verschiedenen Partnern im Jahr haben, übertragen natürlich so ein Virus dann immer weiter und es kommt zu sehr viel mehr Mutationen. AIDS ist also nicht aus Afrika eingeschleppt worden. Alle bisherigen Erkenntnisse sprechen dafür, dass intensiver Austausch zwischen den Bewohnern verschiedener Kontinente den neuen AIDS-Virus entstehen ließ. Professor Schmidts Beispiele verweisen auf einen Ursachenmix. Basis ist der vermehrte Austausch im Dreieck Afrika-Amerika-Europa. Ursprünglich harmlose AIDS-Viren werden durch ein geändertes Sexualverhalten in den USA zu Mutationen provoziert. Die mutierten AIDS-Viren gelangen erstmalig nach Gabun, weil ausländische Blutkonserven verwendet werden. Eine hochentwickelte Medizintechnik, die erst in jüngster Zeit aus dem Westen importiert wurde. Aus dem Westen kommt auch der erste AIDS-Infizierte, der überhaupt in Gabun gefunden wird. Ein ausländischer Reporter. Obwohl AIDS bereits heute schreckliches Elend verursacht, wird die Infektion aus virologischer Sicht noch sehr umständlich übertragen. Über den Kontakt zu Blut, Sperma und Scheidenflüssigkeit. Offensichtlich Gefahren, die nicht gerade am Arbeitsplatz, bei einer Busfahrt oder in der nächsten Kneipe lauern. Bei all diesen Gelegenheiten kann man sich aber andere Viren fangen, zum Beispiel Grippeviren, die über eine Tröpfcheninfektion übertragen werden. Solange wir wenig von Virenmutationen verstehen, können wir auch nicht wissen, worauf sie während ihrer Mutationen zusteuern. Deshalb schließt der Mikrobiologe Joshua Lederberg nicht aus, dass auch AIDS einmal über die Atemwege übertragen werden könnte. It could become adapted to be transmissible by aerosol. Je länger AIDS existiert, ohne dass es per Tröpfchen übertragen wird, desto zuversichtlicher können wir sein, dass dies auch in Zukunft nicht passieren wird. Und es gibt auch keinerlei Anhaltspunkte, dass AIDS bisher jemals per Tröpfcheninfektion übertragen wurde. Aber wir müssen die Entwicklung der Viren besser erforschen. Wir haben keine Ahnung, warum der AIDS-Virus nicht von der Lunge des Kranken in die Luft gerät und von dort in die Lunge eines anderen. Ich möchte damit keine Angstgeschichten verbreiten. Ich möchte nur sagen, wir müssen mehr forschen, um mehr über die Entwicklung der Viren herauszufinden. Anschließend können wir dann auch verlässliche Prognosen machen, wie sich AIDS in Zukunft übertragen wird. Laut Professor Lederberg existiert weltweit noch keine einzige systematische Studie über das Verhalten des AIDS-Virus in der Luft. AIDS-Kranke haben bekanntlich ein dramatisch geschwächtes Immunsystem. Deshalb leiden sie oft unter Lungenkrankheiten. Unklar ist zum Beispiel, ob der AIDS-Virus von der Lunge abgesondert wird, ebenso, ob er dann in der Luft lebensfähig wäre. Falls dies der Fall sein sollte, was passiert, wenn ein anderer Mensch diesen so freigesetzten Virus einatmen sollte? When we have enough knowledge, we can then decide what's the appropriate investment for it. Wenn wir erst einmal genügend wissen, können wir anschließend über die angemessenen Investitionen entscheiden. Man kann natürlich immer Unsummen investieren für totale und absolute Sicherheit. Dafür trete ich nicht ein. Aber bei einer angemessenen Investition könnten wir tiefere Einsichten gewinnen. In dem kleinen Waldhospital brannte nur eine rauchende Petroleumlampe. Moskitos und Motten versammelten sich um sie. Am frühen Morgen verfiel der Ebola-Patient in ein Koma. Seine Frau saß bei ihm. Plötzlich wachte sie auf, starrte ihn an, riss ihren Kopf zur Decke hoch und stieß einen Schrei voller Schmerz aus. Er ist tot. Freunde, die draußen geschlafen hatten, kamen herein und befühlten den Körper. Die Nachricht über den Tod des Patienten verbreitete sich wie der Wind im ganzen Dorf und der Umgebung. Mitten in New York City, in einem Armenviertel. I always took buses to go to different places. Wenn ich schlafen will, setze ich mich in einen Bus oder ich fahre so lange mit der U-Bahn. Ich mag das zwar nicht, aber ich bin nun mal obdachlos. Ich habe auch in Kinos geschlafen. Das ist immer noch sicherer als auf der Straße. Für das Kino habe ich manchmal noch ein bisschen Geld. Louis Starrett gehört zum Heer der Obdachlosen in New York. An der 168. Straße im Norden von Manhattan sieht es denkbar trist aus. Die meisten Häuser sind verfallene Ruinen mit eingeworfenen Fenstern. Nur die Erdgeschosse werden genutzt. Hier vegetieren kümmerliche Elektrogeschäfte mit Tant aus Fernost und miese, stinkende Sexshops vor sich hin. Hier ist die Chance, das 65. Lebensjahr zu erreichen, geringer als in Bangladesch. In manchen Vierteln von Harlem und Washington Heights lebt die Hälfte der 125.000 Einwohner von Sozialhilfe. Die Empfänger müssen irgendwo gemeldet sein, um Sozialhilfe zu bekommen. Louis Starrett bekommt nichts. Als Obdachloser ist er nirgendwo gemeldet. Und auch das Obdachlosenheim gleich um die Ecke am Broadway meidet er. Aus gutem Grund. Sein Freund, der neben ihm steht und seinen Namen nicht nennen will, hat es einmal besucht. It's dangerous because if you're new and you're coming into a shelter. Es ist gefährlich. Wenn du neu in ein Obdachlosenheim kommst und noch ein paar schöne, neue Dinge hast, Turnschuhe, Klamotten, sowas in der Art, die sind wie eine Bande in den Asylen. Sobald die das mitkriegen, nehmen sie dir alles ab. Und wenn du es nicht rausrückst und Faxen machst, bringen sie dich um. Und das war's dann. Vergiss es. Das Asyl ruft vielleicht nicht mal deine Eltern an oder deine Familie. Niemanden. Du wirst eine Nummer. Louis Starrett und sein Freund leben mal hier, mal dort, aber immer auf der Straße. Dabei würde sich das Gesundheitsamt der Stadt New York sehr für ihren Aufenthaltsort interessieren, denn beide leiden unter ansteckender Tuberkulose und hätten Behandlung bitter nötig. Aber auch mit den ärztlichen Einrichtungen der Stadt haben die beiden bittere Erfahrungen gemacht. Aber das erzählen sie nur bei abgeschaltetem Mikrofon. Denn das städtische Columbia Presbyterian Krankenhaus liegt gleich nebenan, gegenüber dem Obdachlosenheim. Würden die beiden dort angeschwärzt, so vermuten sie, kämen direkt Häscher des Krankenhauses zu ihnen gelaufen. Wer das Columbia Presbyterian Krankenhaus betritt, kann diese bösen Ahnungen allerdings nicht bestätigen. Dr. Karen Brudney zeigt Verständnis. If you ask patients to travel huge distances to where they can get their medicines and wait in a filthy, dirty clinic for 3 or 4 hours. Die Patienten müssen von weit her kommen, um ihre Tuberkulosemedizin abzuholen. Dann müssen sie auch noch in einer schmierigen, dreckigen Klinik 3 oder 4 Stunden warten. Und dann sagt man ihnen auch noch, sie sollen das jeden Monat tun. Da braucht man kein Starwissenschaftler zu sein, um sich auszurechnen. Das werden diese Patienten einfach nicht mitmachen. Das ist zu unangenehm. Außerdem fühlen sich die Patienten bereits nach 1 oder 2 Monaten Behandlung mit Antibiotika besser. Deshalb hören sie viel zu früh auf, ihre Antibiotika zu nehmen. Tuberkulose muss gleichzeitig mit 2 Antibiotika behandelt werden. Der vereinte Angriff beider Antibiotika enthält genug Wirkstoffkombinationen, um alle Bakterien einer normalen Tuberkulose zur Strecke zu bringen. Wird dagegen nur 1 Medikament verabreicht, droht Gefahr. Die Tuberkelbakterien des Patienten können gerade gegen dieses eine Mittel resistent sein. In diesem Fall würden die Tuberkelbakterien die Wirkstoffe des Antibiotikums isolieren, aufnehmen und mit ihnen mutieren. Dabei bilden sie neue, noch resistentere Bakteriengenerationen, die dann bereits auf mehrere Antibiotika nicht mehr ansprechen. Noch gefährlicher ist es, wenn der Patient zuerst korrekt beide Antibiotika einnimmt, aber die Therapie viel zu früh abbricht. Dann überleben die TB-Bakterien die Wirkstoffe beider Antibiotika und werden dabei gegen viele Antibiotika immun. Die falsche Einnahme der richtigen Medikamente züchtet gefährliche Superbakterien heran. Anfang der 90er Jahre entwickelt sich New York zur Brutstätte für neue Bakteriengenerationen. Über 100.000 Menschen sind obdachlos. Einzigen Schutz bieten Heime, in denen oft 800 Leute in einem Saal liegen. Um die Gesundheit der allermeisten ist es schlecht bestellt. und so husten sie sich nächtelang gegenseitig an. Die Stadtverwaltung von New York hat mit den Obdachlosenheimen Brutzentren für Tuberkulose errichtet. Im Rekordjahr 1992 werden fast 4000 Fälle neu gemeldet. Den Kranken wird die Behandlung so schwer wie möglich gemacht. In den 60er Jahren gab es noch 22 TB-Kliniken. Bis Ende der 70er Jahre war ihre Zahl auf 9 geschrumpft. Karen Brudney. For every dollar that they saved by eliminating TB control, I think they've ended up spending probably. Für jeden Dollar, der durch den Abbau der TB-Einrichtungen damals gespart wurde, muss man heute vielleicht 100-mal so viel ausgeben. Für die langen Krankenhausaufenthalte, hunderte Helfer, die heute zusätzlich eingestellt werden müssen und so weiter. Alles sehr uneffektiv, um es mal so zu sagen. Ich denke, die werden den Haushalt für TB-Erkrankungen nicht einfach wieder so schröpfen. Geld hilft immer. Und das Geld, das seit dem Tuberkulose-Desaster in New York ausgegeben werden muss, ist astronomisch. Millionen und Millionen und Millionen von Dollar. Die politisch Verantwortlichen in New York setzten noch eins drauf. In 3 Hospitälern wurden Tuberkulose-Patienten mit AIDS-Patienten auf ein Zimmer gelegt. Eine spätere Untersuchung ergab, fast alle AIDS-Patienten erkrankten an Tuberkulose. Von den Erkrankten starben mehr als 80%, im Schnitt bereits nach etwa 8 Wochen. Diese Ergebnisse veröffentlichte die US-amerikanische Fachautorin Laurie Garrett in ihrem Buch »Die kommende Seuche«. Doch noch etwas anderes kommt hinzu. Schon in den 80er Jahren hatte Ronald Reagan seinen Krieg gegen Drogen begonnen. 1991 kam es dadurch zu fast 300.000 Arresten allein in New York. Dabei handelte es sich meist um kleine Drogenabhängige, die wenige Tage später wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Doch die kurze Zeit im überfüllten Knast hatte oft genügt, Tuberkelbakterien weiterzugeben. In Fallstudien erwiesen sich 80% der Drogennutzer als medikamentenresistente Tuberkulosekranke. Die Gründe waren eindeutig und schlicht. Das Desaster künstlich von Menschen herbeigeführt. You have to work very hard for the TB strain to become resistant. Eigentlich muss man schon hart arbeiten, um TB-Bakterien medikamentenresistent zu machen. Denn gerade TB-Bakterien sind sehr langsam wachsende Organismen. Während andere Bakterien nur 20 Minuten brauchen, um sich zu verdoppeln, braucht die TB-Bakterie 24 Stunden. Die Wende kam erst vor wenigen Monaten. Anwälte begannen, für Mandanten Entschädigungsgelder einzuklagen. Hospitäler zahlten für Patienten, die wegen der Verletzung vorgeschriebener Hygienestandards an Tuberkulose erkrankten. Erkrankte Häftlinge, Gefängnis- und Krankenhauspersonal klagten ebenso wie Angehörige der Mittelklasse, die sich irgendwo in der Stadt aggressive TB-Bakterien gefangen hatten. Wohl kein Zufall, dass die Stadt ihre Tuberkulosepolitik änderte, nachdem der Anteil der weißen TB-Kranken nachweislich gestiegen war. What this has enabled is the hiring of an army. Die Stadt hat jetzt eine Armee von Außendienstlern angeheuert. 200 bis 300 Leute arbeiten heute ständig für das TB-Büro. 1990 waren es vielleicht gerade 30 oder 40 gewesen. Diese Armee fahndet nun in der ganzen Stadt nach den Patienten und stellt sicher, dass möglichst alle ihre Antibiotika nehmen. Wenn die Patienten zu schwach sind, um in die Klinik zu kommen, gehen die Mitarbeiter zu ihnen. Jetzt werden in ganz New York immerhin 80% der TB-Behandlungen abgeschlossen. Vor 5 oder 6 Jahren waren es im Schnitt etwa 20 bis 30%. Das neue Programm nennt sich direkt überwachte Therapie. Die Gesundheitsarmee versucht, die Tuberkelbakterien neuen Typs zurückzudrängen. Die offizielle Zahl der TB-Toten, die 1990 insgesamt 250 betrug, hat sich halbiert. Die Zahl der Patienten, die gegen die beiden Basisantibiotika Isoniazid und Rifampin immun sind, ist um 41% gesunken. The man I treated in 1989 when he had completely sensitive tuberculosis. Einen meiner Patienten behandelte ich erstmals 1989 und er reagierte damals ganz normal auf alle Antibiotika. Dann brach er Dutzende von Therapien ab und fing immer wieder von vorne an. Das Gesundheitsamt hatte damals zu wenig Personal, um etwas dagegen zu unternehmen. Der Patient entwickelte Resistenzen, erst gegen die wichtigsten und dann gegen alle Antibiotika. Das meiste Lungengewebe ist heute zerstört und er hat immer noch TB. Er wird vielleicht nicht überleben und er ist jung, gerade 30 Jahre alt. New York ist ein krasser Fall, steht aber keineswegs alleine da. Tuberkulose fordert heute weltweit jährlich 3 Millionen Tote. 8 Millionen Menschen erkranken jährlich neu. Die Auswahl des richtigen Medikaments wird immer schwieriger. Anfangs gab es nur Penicillin. Es half noch 1952 weltweit in nahezu 100% der Fälle. 30 Jahre später half Penicillin nur noch in weniger als 10% der Fälle. Die Bakterien hatten in der Zwischenzeit das Penicillin massenhaft in ihre DNA einbauen können, also in ihre Träger der genetischen Information. Für den Mikrobiologen Joshua Lederberg keine Überraschung. Well, I have worked with antibiotics and the genetic basis of bacterial resistance to antibiotics. Schon vor fast 50 Jahren haben wir im Labor gesehen, wie sich Resistenzen entwickelten. Resistenzen gehören zur Evolution der Mikroben. Wenn sie von ihrer Umwelt unter Stress gesetzt werden, mutieren sie, um sich zu erhalten. Aber ich ahnte nicht, dass wir diesen Prozess dann noch weiter anheizen würden. Der zügellose Gebrauch der Antibiotika verschlimmert die Situation. Eine meiner Entdeckungen ist übrigens, dass es dabei nicht nur zu einfachen Mutationen innerhalb einer Bakterienkultur kommt. Eine Bakterienkultur überträgt sehr schnell ganze Teile ihrer DNA auf andere Kulturen. Diese Teile nennt man Plasmids. Mit den Plasmids wird die Resistenz gegen bestimmte Antibiotika von einer Bakterienkultur zur anderen weitergegeben. Die Träger der genetischen Informationen sind ein komplizierter Bausatz aus einer Unzahl verschiedener Teile. Auf der Ebene der Bakterien formiert sich dieser Bausatz ständig neu. Einzelne Gene springen ebenso zwischen den Bakterienkulturen hin und her wie die Plasmids, die ganze Pakete an DNA bilden. Der Einbruch dieser DNA-Pakete wirbelt Bakterienstrukturen gründlich durcheinander. Diese sehr komplexe Welt mit Antibiotika zu beeinflussen, erfordert äußerste Vorsicht. Weil aber stattdessen oft mit Antibiotika geholzt wird, werden die Bakterien immer weiter in die Enge getrieben. Sie bilden im Gegenzug immer feinere Strukturen, die immer komplexere Antibiotika als Gegenmittel erfordern würden. Würden. Denn die Wirklichkeit sieht anders aus. Cost of entry into producing antibiotics is enormous. Heute ist es enorm teuer geworden, neue Antibiotika zu entwickeln. Wenn Sie nicht gleich am Anfang ein paar 100 Millionen Dollar investieren können, können Sie nicht in diese Branche gehen. Deshalb haben sich die Produzenten auf ein paar Antibiotika für sehr große Märkte konzentriert. Nur so können sie Gewinne erzielen. Deshalb hat es einen großen Rückgang gegeben bei der Entwicklung neuer Antibiotika. Von der US-Behörde für Lebensmittel- und Medikamentenüberwachung habe ich erfahren, dass im letzten Jahr kein einziges neues Antibiotikum registriert wurde. Ein außerordentlicher Fehler, denn wir wissen, dass wir ständig viele neue Antibiotika brauchen. Seit mehr als 50 Jahren heizen die Antibiotika die Mutationen künstlich an. Immer mehr Bakterien werden immer schneller, immer aggressiver. Parallel dazu entwickeln Viren neue Eigenschaften. Aus den Erinnerungen des Arztes William Close über den ersten registrierten Ebola-Ausbruch in Zaire. Lucia wachte mit heftigen Kopfschmerzen auf. Die belgische Krankenschwester wusste, dass sie nun selbst sehr krank war. So fühlte sich Typhus an, aber auch Malaria und Hepatitis. Und dagegen gab es Mittel, Antibiotika zum Beispiel. Trotzdem stieg die Panik langsam aus ihrem Bauch herauf. Bilder vom Tod des letzten Patienten schossen ihr durch den Kopf. Das blutige Erbrochene, der schwarze Stuhl, der Gestank. Heilige Mutter, flüsterte die Krankenschwester, lass es etwas anderes sein. Draußen behandelte ein eingeflogener Arzt 17 Fieberpatienten. Das Fieber hatte mehrere von den Arbeitern getötet, die die Flure wischten. Der Gestank von Erbrochenem und Stuhl wurde überwältigend. WDR Radio 5, das Morgenecho. Und wir kommen noch einmal auf die Ebola-Seuche zurück. In den letzten 30 Jahren soll es 6 bis 7 Ebola-Epidemien in Zaire gegeben haben, über die wohl nicht berichtet worden ist. Deshalb die Frage an unseren Afrika-Korrespondenten Peter Klunkert. Wieso ist denn nun die Weltöffentlichkeit alarmiert über diese Seuche? Also das, Herr Krause, kann man sich wirklich zu Recht fragen, denn hier gibt es in Afrika immer wieder Krankheiten, die wirklich seuchenartig auftreten, wie zum Beispiel im vergangenen Jahr in den Flüchtlingslagern von Goma und Bukavu, die schweren Durchfallerkrankungen, wo tausende Menschen gestorben sind. Jetzt bei dem Ebola-Virus regt sich die ganze Welt auf. Es werden, so höre ich, in Europa, in Amerika Schutzmaßnahmen diskutiert, wie könnte man die Ausbreitung des Ebola-Virus nach in diese Länder verhindern. Dann hat man sich auf einmal dafür interessiert und dann war dann auch der Zusammenhang gestellt mit dem Hollywood-Thriller Outbreak von Wolfgang Petersen und man fand dann auch eine Bestätigung des Afrika-Vorurteils, den viele Menschen in Europa haben, dass es hier sowas geben. Killer-Virus, der hinter jedem Busch, hinter jedem Urwaldbaum lauert und der dann furchtbar zuschlagen kann, wenn kein Europäer betroffen ist, so meine Vermutung, wenn nicht eine interessante Geschichte daraus gemacht werden kann, so meine zweite weitere Vermutung, dann interessiert es die Öffentlichkeit nicht, aber mit einer Schlagzeile Killer-Virus und dass der möglicherweise auch nach Europa kommt, da lässt sich Aufmerksamkeit erregen, da lässt sich Auflage machen. Bilden sich in der Natur ständig und spontan völlig neue Mikrobenarten heraus? Darauf hätten die Menschen wenig Einfluss. Sie könnten nur hoffen, dass keine allzu gefährlichen Arten mit dabei sind. Oder kommen die Menschen auch mit alten, lange existierenden Mikrobenarten neu in Berührung? Dann könnten die Menschen diese Kontakte eher gestalten, möglichst vorsichtig und vorausschauend mit ihnen umgehen. Dr. Stephen Morse von der New Yorker Rockefeller Universität. I thought as a virologist, I was interested in the agents, the viruses that cause the disease. Als Virologe bin ich an den Viren interessiert, die die neuen Infektionskrankheiten auslösen. Wir wissen, die Viren sind sehr mutationsfähig, haben große genetische Vielfalt und großes genetisches Potenzial. Vor ein paar Jahren dachten noch viele Virologen, einschließlich mir, dass völlig neu entstandene Viren die Quelle neuer Krankheiten seien. Bei meinen Analysen war ich dann sehr überrascht. Die meisten neuen Infektionsquellen haben sich nicht einfach von allein in der Natur herausgebildet, vielmehr existierten diese Mikroorganismen schon vorher. Sie haben heute nur neue Eigenschaften entwickelt. Und manchmal eben auch die Eigenschaft, Menschen anzustecken. Alles irdische Leben hat einen gemeinsamen Ursprung. Zum Beispiel die Mikroorganismen und die Menschen. Die Evolution hat etwa 4 Milliarden Jahre gebraucht, um die Lebewesen auf der Erde in höhere und niedere Formen zu differenzieren. Es wird geschätzt, dass in den letzten 100 Millionen Jahren einige 100 wichtige neue Viren aufgetaucht sind. Im Vergleich dazu sind die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg ein sehr kurzer Augenblick. Wenn die WHO für diesen bescheidenen Zeitraum 29 neue Infektionskrankheiten auflistet, müssen Menschen nachgeholfen haben. Anders ist nicht zu erklären, wie in einer so mickrigen Zeitspanne so viele neue Krankheiten auftauchen konnten. Entweder haben die Menschen die Entwicklung der Mikroben künstlich angeheizt, wie beim AIDS-Virus oder der TB-Bakterie. Oder die Menschen sind erstmalig mit Mikroben in Kontakt gekommen. Zum Beispiel beim Eindringen in neue Gebiete. Stephen Morse. I think there's a great biodiversity of microorganisms, including a great biodiversity of viruses. Auf der ganzen Welt gibt es eine große biologische Vielfalt von Mikroorganismen. Viele der natürlichen Milieus sind bis vor kurzem von Menschen noch gar nicht ernsthaft berührt worden. Es gibt immer noch viel Regenwald und viele andere isolierte Gegenden, wo wir Menschen bis vor kurzer Zeit noch gar nicht waren, oder zumindest nicht in großer Zahl. An jedem dieser Orte kann es eine Vielfalt von neuen Mikroorganismen geben, die wir Menschen noch gar nicht kennen. Jeder hat schon von Urwaldbewohnern gelesen, die nach dem ersten Kontakt zur Außenwelt an Infektionen starben, weil ihre Körper auf die Erreger nicht vorbereitet waren. Stephen Morse möchte mit seiner Arbeit deutlich machen, für Mikroben gibt es keine Einbahnstraßen. Neue Mikroben dringen nicht nur in die letzten Urwälder, sondern auch aus den Urwäldern hinaus. Eines der ersten Beispiele dafür findet sich bereits in den 50er und 60er Jahren. Brasilien baute damals eine Fernstraße von der Küstenstadt Belém quer durch unberührten Regenwald ins Landesinnere nach Brasilia. Wissenschaftler untersuchten das Blut der beteiligten Bauarbeiter. Sie stießen dabei schnell auf Virenarten, die bisher völlig unbekannt oder nur in Tieren nachgewiesen worden waren. Mit dabei war der Oropouche-Virus, der 1960 am Rande der neuen Straßentrasse in einem toten Faultier gefunden wurde. Der Oropouche-Virus war zu diesem Zeitpunkt schon bekannt, aber selten und nicht als Krankheitserreger aufgefallen. Das änderte sich dann bereits ein Jahr später gründlich. Der Virus fand den Weg nach Belin und löste dort eine grippeähnliche Epidemie aus. Etwa 11.000 Menschen litten unter hohem Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen. Eine solche Epidemie hatte es in Belin vorher nie gegeben. Unklar war lange Zeit, wie der Virus den Weg von den Faultieren zu den Menschen gefunden hatte. Erst 19 Jahre später fanden Wissenschaftler nach detektivischer Kleinarbeit das Bindeglied. Stechmücken, die erst die Faultiere und dann die Menschen gestochen hatten. Dieses Urwaldbeispiel ging in die Geschichte der Mikrobenforschung ein, weil es so klassisch war. But this could happen anywhere in the world if there are suitable types of ecological or environmental changes. Ähnliches kann sich überall auf der Welt ereignen. Sobald irgendwo ein geeignetes Szenario an ökologischen Änderungen entsteht, können wir auch leicht eine neue Krankheit auftauchen sehen, sogar in Städten. Nehmen wir den Hantavirus. Als Lungensyndrom tauchte er zum ersten Mal 1993 in Nordamerika auf. Das war das erste Mal, dass dieser Virus irgendwo auf der Welt die Lungen angriff. Und zwar im Südwesten der USA, in einer Gegend, wo seit langem Menschen wohnen. Diese Gegend umfasst die Staaten Arizona, New Mexico, Colorado und Utah. Seit sehr langem leben dort Navajo-Indianer. Später siedeln hier auch viele Weiße. Doch erst 1993 erkranken plötzlich Gruppen von Menschen wegen des Hantavirus an der Lunge. Einige Dutzend sterben. Wirt des Hantavirus ist die einheimische Feldmaus, die wahrscheinlich schon viel länger als der Mensch in dieser Gegend lebt. Seitdem trägt die Maus den Hantavirus in sich. Ursache konnte also nicht ein prinzipiell neuer Kontakt sein. Mensch und Maus waren sich auch vorher schon unzählige Male begegnet. Doch Meteorologen weisen darauf hin, dass sich das Mikroklima in der betroffenen Gegend innerhalb einiger Jahre geändert hat. Die Temperaturen im Winter sind nicht mehr so rau und es regnet mehr. Die Wissenschaftler diskutieren noch, ob es sich bei diesen Klimaänderungen um einen Vorläufer des Treibhauseffekts handelt. Sicher ist aber schon eines. Den Feldmäusen gefällt das neue Wetter prächtig. Ihr Bestand hat sich stark vermehrt und ausgebreitet und mit ihm die Gelegenheiten, Menschen zu beißen. Die Zahl der menschlichen Wirte ist dadurch krass gestiegen. Dies hat der Virus ausgenutzt. Bei irgendeiner der vielen Mutationen entwickelt sich der potenziell tödliche neue Typ. Eine neue Infektionskrankheit ist entstanden, mitten in einem Industrieland. Dies ist allerdings eher die Ausnahme als die Regel. Die meisten neuen Infektionskrankheiten werden in Entwicklungsländern registriert. Dr. William Close über den ersten Ausbruch des Ebola-Virus. Der eingeflogene Arzt besprach die Symptome der Epidemie mit seinen beiden Kollegen und fasste dann zusammen: Was wir am dringendsten brauchen, ist eine Diagnose. Wir haben immer noch keine Ahnung, womit wir es zu tun haben bei dieser Erkrankung. Einer der Kollegen erwiderte: Es ist genauso wichtig, dass die Leute sehen, dass wir was unternehmen, dass wir was tun, um das Sterben zu stoppen. Draußen waren ein Dutzend neuer Patienten auf die Terrasse gebracht worden. Die meisten saßen an eine Mauer gelehnt. Einige lagen auf Matten. 9 weitere Menschen waren gestorben. Von WHO-Datenbank an alle interessierten Beteiligten betrifft Ebola-Elfenbeinküste. Das von der WHO geleitete Expertenteam setzt seine Ermittlungen fort. Alle Hospital- und Dorfkontakte des bestätigten Ebola-Patienten in der Provinz Taboo-Elfenbeinküste werden untersucht. Die Spuren von 2 Verdachtsfällen weiter verfolgt. Bis jetzt gibt es keine Anzeichen, dass der internationale Verkehr zur Elfenbeinküste abgebrochen werden sollte. Von Stephen Morse an Vereinigung der amerikanischen Wissenschaftler Washington, USA betrifft aggressive A-Streptokokken in Israel. Laut einem Report eines Nachrichtenservice ist in Haifa ein 23-jähriger Mann an aggressiven A-Kettenbakterien gestorben. Zeitungen berichten, dass der Mann erst grippeartige Symptome zeigte, dann schwoll ein Bein an. Nach 2 Tagen im Krankenhaus starb er. Von Heinz Bäumler, Institut für Zellularbiologie, Bolivien, an Stephen Morse betrifft Fallschilderung hämorrhagisches Fieber. Am Mittwoch wurde hier ein 6-jähriger Junge behandelt, weil er über Schmerzen in einem Bein klagte. Er wurde massiert und ging ins Bett. Als seine Mutter 15 Minuten später vorbeischaute, war er tot. Er hatte vorher eine große Menge Blut erbrochen. Entsprechen diese Symptome dem Denguefieber? Kommen andere Mücken als die Aedes aegypti als Überträger in Frage? Nur ein kleiner Ausschnitt aus den Nachrichten, die bei Stephen Morse an einem Tag eintreffen. Morse ist Mitglied der elektronischen Konferenz PROMED. PROMED baut ein weltweites Programm zur Überwachung von Infektionskrankheiten auf. 1993, mit Unterstützung der WHO gegründet, erreicht die elektronische Konferenz heute Wissenschaftler und Ärzte aus allen 5 Kontinenten. PROMED hat seinen Hauptsitz in Washington, ermittelte aber als erste den Ausbruch der japanischen Gehirnentzündung in Australien. Je eher eine Epidemie erkannt wird, desto leichter lässt sie sich eindämmen und beenden. Unsere Vision, unser aller Wunsch ist, hätten wir doch AIDS eher erkannt und dann gestoppt. Ich persönlich denke, dass dies möglich gewesen wäre, mit einem Überwachungssystem wie dem, für das sich eine ganze Anzahl Leute, inklusive mir, seit Jahren einsetzt. Jetzt können wir nur von den vorliegenden, späten Informationen über AIDS ausgehen und rückwärts arbeiten. Dabei müssen wir oft genug raten, was jeweils Ursache und Folge ist. Es wäre offensichtlich besser, schon beim Entstehen zuzuschauen und dabei den Prozess zu beobachten. Dann wüssten wir besser, wie man neue Viren kontrollieren kann und wie man Menschen davor schützen kann, damit in Kontakt zu kommen und infiziert zu werden. Im Netz der elektronischen Konferenz PROMED tauschen die beteiligten Wissenschaftler ständig Informationen aus. Per Schriftpost würde das lange dauern und die alten Briefe würden möglicherweise ungelesen in der Ablage verstauben. Stattdessen nutzen die Mitglieder Electronic Mail. Sie schreiben Nachrichten in ihre Computer und schicken sie per Modem zu zentralen Computern. Die Zentralcomputer sortieren die Informationen so, wie es der Urheber der Nachricht gewünscht hat. Zum Beispiel in solche, die nur einen kleinen regionalen Kreis von Menschen und solche, die Nutzer auf der ganzen Welt interessieren. Dann übermitteln die zentralen Computer die Nachrichten entsprechend weiter. Über Telefonleitung oder drahtlos per Satellit. Diese Logistik ist recht kompliziert. Deshalb arbeitet PROMED mit der gemeinnützigen Organisation Satellife zusammen. Für insgesamt 5 bis 8 Dollar im Monat offeriert Satellife weltweit etwa 4000 Ärzten und Forschern gleich mehrere Angebote. Nicht nur die Informationen von PROMED stehen zur Verfügung. Ärzte aus einer afrikanischen Region können sich über das Netz zusammenschalten und so auf umständliche, teure Reisen verzichten. Die Datenbanken einiger führender Hospitäler und Universitäten der USA stehen zur Verfügung. Ebenso die digitalisierten Versionen einiger wichtiger Zeitschriften der Tropenmedizin. Dies alles kann so preiswert angeboten werden, weil Sponsoren die Arbeit der gemeinnützigen Organisation unterstützen. Die niedrigen Preise sind wiederum Voraussetzung dafür, dass alle mitmachen können. John Mulaney von Satellife. For example, the Albert Cook Library at Makerere University in Uganda was at one point the... Die Albert-Koch-Universität von Uganda hatte einmal die wichtigste Medizinbibliothek von Ostafrika. Nachdem Idi Amin gewütet hatte, war die Bibliothek dezimiert. Sie war schon vorher auf internationale Hilfe angewiesen gewesen. Die Hilfe war meistens jeweils auf 2, 3 oder 5 Jahre begrenzt. 1986 wurde die ganze internationale Unterstützung eingestellt. Wenn Sie in die Zeitschriftenregale schauen, alle Jahrgänge enden exakt 1986. Das gilt auch für das AIDS-Forschungszentrum in Entebbe, ebenfalls Uganda. Dort liegt das Epizentrum für den AIDS-Virus. Und die wissenschaftlichen Artikel, die Sie dort dazu haben, datieren aus den 80er Jahren. Der globale Informationsaustausch wäre eigentlich eher die beständige Aufgabe der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen. Doch die WHO gilt als Musterbeispiel einer bürokratischen Organisation mit hohen Ansprüchen und mageren Ergebnissen. Kein Wunder, Programm und Realität stehen oft in einem schmerzhaften Verhältnis zueinander. Die erste Aufgabe der WHO ist nichts Geringeres, als für eine bessere, gesundere Zukunft der Menschheit zu arbeiten. Doch die Laboratorien der WHO können teils nicht einmal klassische Virenerkrankungen analysieren. Die Gelbfieberepidemie in Kenia 1993 konnte sich laut Fachleuten deshalb ausbreiten, weil einem WHO-Institut eine Analyse nicht rechtzeitig gelang. Für gefährliche seltene Viren wie Ebola fehlt vielen WHO-Instituten jegliche Analysemöglichkeit. Ende 1995 beschloss die WHO deshalb, eine Art schnelle Eingreiftruppe aufzubauen. Das prinzipielle Ziel für die Zukunft: innerhalb von 24 Stunden soll die Medizinertruppe an jedem Ort der Welt Mikroben analysieren und gegebenenfalls ihre Verbreitung eindämmen können. Außerdem sollen global flächendeckend neue Informationssysteme und Labore aufgebaut werden. Allerdings erschien damals weder in dem vierseitigen UNO-Kommuniqué noch in den Medien der Jahresetat der neu eingerichteten Einheit. Eine Nachfrage in Genf ergab: für 1996 und 1997 wurden für diese anspruchsvollen Aufgaben weltweit jeweils 675.000 Mark bereitgestellt. Viel zu wenig, um schnelle, präzise Arbeit zu leisten. Der Arzt William Closer lebte damals hilflos in einem Urwaldhospital, wie sich der noch unbekannte Ebola-Virus erstmals ausbreitete. Aus seinen Erinnerungen. Aus der Hauptstadt Kinshasa wurde gemeldet, dass die Blutproben endlich dort angekommen waren. Die Amerikaner werden mindestens noch 2 weitere Wochen brauchen, um den Virus zu untersuchen, meinte der leitende Doktor. Dabei würden die Einrichtungen viel besser vor Ort aufgebaut. Dann könnten wir gleich hier mit den Patienten arbeiten. Aber es gab auch gute Nachrichten. Die Krankenschwestern hatten weitere 5 Nachbardörfer besucht und nur 3 Kranke gefunden. Und seitdem die weiße Krankenschwester Lucia gestorben war, hatte sich erstmals die Regierung Zaires eingeschaltet. Ein Generator lieferte nun Strom 24 Stunden am Tag. Friedensnobelpreisträger Dr. Bernard Lone aus Boston. What the Germans spend on beer is probably more than what WHO spends for the health of the whole world, right? Vielleicht geben die Deutschen mehr für Bier aus als die WHO insgesamt für die Gesundheit der ganzen Welt. Nun, wenn die Prioritäten dermaßen verschoben sind, wie können Sie dann erwarten, dass die WHO ihre Arbeit gut macht? Wir meinen es nicht ernst mit der WHO. Wie kann ich die WHO kritisieren für Fehler, die Ihre und meine Fehler sind? Sie als Deutscher, ich als US-Amerikaner, wir haben versagt. Bernard Lone warnt vor der Illusion, dass sich der Norden vom Süden medizinisch abkoppeln könnte. Der Norden sei zwar in der Lage, seine Grenzen dicht zu machen und, wenn er denn wolle, viele arme oder politisch verfolgte Menschen abzuweisen. Doch Mikroben abzuweisen werde dem Norden mit Sicherheit nicht gelingen. Dafür gibt es bisher drastische Einzelbeispiele. Die Tuberkulosekrise mag sich deshalb in New York ereignet haben, weil dort Erste und Dritte Welt an einem Platz aufeinandertreffen. Doch auch die mikrobiellen Kontakte zwischen dem globalen Norden und Süden wachsen. Bernard Lone. It was a few years ago, a plane landed in Los Angeles. Vor ein paar Jahren landete ein Flugzeug in den USA. 50 Leute stiegen aus und lagen bald mit Cholera da nieder. Zuvor hatte es 1866 die letzte Cholera-Epidemie in den USA gegeben. Von 1911 bis 1970 wurde kein einziger Fall registriert. Und plötzlich, im Februar 1992, landet dieses Flugzeug aus Brasilien. Es war in Peru zum Tanken und Catering zwischengelandet und dort tobte eine große Cholera-Epidemie. Warum Cholera in Peru? Sogar in Lateinamerika hatte die sanitäre Revolution des 19. Jahrhunderts die Cholera beseitigt. Dass die Cholera nun wiederkommt, ist kein Unfall. Denn die soziale Infrastruktur in Peru hatte sich in den letzten Jahren des Bürgerkriegs aufgelöst. Kanalisation und Stadtreinigung sind zusammengebrochen. Frisches, sauberes Wasser ist nicht mehr vorhanden. Und der Sozialhaushalt schrumpft. Plötzlich hatten wir in den ach so sicheren USA auch die Cholera. Das Flugzeug blieb bisher ein Einzelbeispiel. Nur ganz selten werden Krankheitsübertragungen durch den Flugverkehr gemeldet. Selbst extrem gefährliche Infektionskrankheiten wie die Pest in Indien schafften nicht den Sprung per Flugzeug nach Europa, Nordamerika oder Japan. Doch der Virus, der im Jet um die Welt reist, ist auch nur ein viel zitiertes, besonders plastisches Beispiel. WDR Radio 5. Das Morgenecho. Geld spielt bei der Weltgesundheitsorganisation WHO in diesen Tagen in zweierlei Hinsicht eine große Rolle. Schwerpunktthemen ihrer Jahresversammlung sind zum einen die Armut als Hauptverursacherin von Krankheiten, zum anderen die angespannte Finanzlage der Organisation selbst. Gerhard Irmler berichtet. Der Volksmund wusste schon immer, besser reich und gesund als arm und krank. Die WHO kommt in ihrem diesjährigen Weltgesundheitsbericht zum gleichen Ergebnis, drückt dies nur anders aus. Die Armut und deren Folgen, heißt es darin, sind die Todesursache Nummer 1 auf der Welt. Eine von der Weltgesundheitsorganisation vorgelegte Übersicht zeigt auf, dass der frühzeitige Tod von zig Millionen von Menschen allein auf deren Lebens- und Umweltbedingungen zurückzuführen ist und dass das soziale Gefälle zwischen den industrialisierten Ländern des Nordens und den armen Ländern des Südens diesen Zustand verschärft. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation leben inzwischen über 1 Milliarde Menschen auf der Erde in tiefster Armut. Dabei stehen in einigen Ländern der dritten Welt höchstens $4 pro Person und Jahr für medizinische Versorgung zur Verfügung. Das sind umgerechnet etwa 5,50 Mark. Betrachtet man den Zustand des Gesundheitswesens weltweit, schreibt der Generaldirektor der WHO Hiroshi Nakashima in einem Vorwort zum diesjährigen Weltgesundheitsbericht, droht die Gefahr einer Gesundheitskatastrophe, deren Ursachen in erster Linie auf dem Gebiet der Hygiene zu finden sind. Typische Armutskrankheiten wie Cholera, Pest und Tuberkulose seien auf dem Vormarsch, stellt Nakashima fest. Menschen allen Alters müssten nur deshalb sterben, weil sie nicht über sauberes Wasser, keinerlei sanitäre Einrichtungen und über keine medizinische Grundversorgung verfügten. Die Haupttodesursache bei Kindern in der dritten Welt sind Infektions- und Viruserkrankungen, die mit geringem medizinischem Aufwand und wenig Geld geheilt werden könnten. Laut WHO sterben heute über 50 Millionen Menschen jährlich an dem Krankheitstyp, der weltweit die meisten Toten kostet, den Infektionskrankheiten. Über 500 Millionen Menschen leiden an Tropenkrankheiten. Diese Menschen bilden einen gigantischen Pool, an dem sich Mikroben bedienen können. Was bei unveränderter Politik passieren wird, lässt sich heute schon im Labor feststellen, meint der Friedensnobelpreisträger und Herzspezialist Dr. Bernard Lohn. These experimenters took a virus, gave it to a mouse. The mouse was protected against the virus. Sie nahmen einen Virus und gaben ihn an eine Maus. Die Maus vertrug den Virus. Dann wurde die Maus unzureichend ernährt. Jetzt entwickelte sich eine Herzerkrankung. Der wohlgenährten Maus hatte der Virus noch nichts anhaben können. Bei der unterernährten Maus zerstörte derselbe Virus den Herzmuskel und die Maus starb. Das Experiment war aber noch nicht zu Ende. Sie entnahmen der toten Maus den Virus und gaben ihn an eine gesunde, wohlgenährte Maus weiter. Und jetzt starb auch die wohlgenährte Maus an dem Virus. Die Bedeutung dieses Experimentes ist tiefgreifend, denn es gibt 2 Milliarden Menschen, die am Rande des Hungers leben. Werden sie uns irgendwann mit dem Virus anstecken? Werden wir dann sterben? Wenn Sie mich also fragen, ob wir uns davon fernhalten können, sage ich Ihnen, nein, es gibt keine Möglichkeit. Entweder achten wir auf unsere Nachbarn oder es ist aus mit der Welt. Der Gesandte des Ministers traf am Mittag mit dem Flugzeug aus der Hauptstadt ein. Der Minister verlangt von den Patienten Blutproben, die er nach Europa senden will. Solange wir nicht mehr wissen, wird das Gebiet unter strengste Quarantäne gestellt. Danach herrschte erst einmal Schweigen. Schließlich meinte ein Verwaltungsbeamter, wir dachten, sie bringen Medizin und Impfstoffe. Und was ist aus der Krankenschwester geworden, die nach Kinshasa ausgeflogen wurde? Die Schwester ist gestorben, erwiderte der Gesandte streng. Dann fragte einer der Beamten, soll das heißen, dass wir hier keinerlei Hilfslieferungen bekommen? Das ist korrekt, antwortete der Gesandte. Die Armee hat den Befehl gegeben, Straßensperren zu errichten. Das verseuchte Gebiet wird abgeriegelt. Die Soldaten haben Befehl, auf jeden zu schießen, der die Straßensperren durchbrechen will. Darf ich Sie mal ganz kurz was fragen? Ja, bitte. Wann haben Sie sich denn das letzte Mal impfen lassen, bitte? Oh, eine Ewigkeit her. Das ist eine Ewigkeit her. Wusste ich nicht. Impfen? Ich habe aber auch keine gesundheitlichen Probleme. Nur ein Zahn fehlt mir. Für die Grippe jetzt. Denn es gibt so viele Sachen, wo man sich dann müsste gegen impfen lassen. Dann haben sie gegen das eine haben sie sich geimpft und der Virus, der andere, der dann kommt, der packt sie denn. Und dann ist es noch schlimmer wie vorher. So essen wir viel Gemüse und Obst und versuchen so durch den Winter zu kommen. Pest in Indien, Ebola in Zaire, haben Sie vor sowas Angst? Nee, weil wir da nicht hinfahren. Aber die können ja auch hier hinkommen. Aber ich meine, es ist natürlich so, wenn man jetzt eine größere Reise plant, dann muss man sich auch impfen lassen. Ja, dann dann würde das für uns eben halt erst akut. Und dass die Viren mal hierhin gelangen? Die Gefahr haben wir halt Pech gehabt. Die Gefahr besteht, aber ist nicht so groß. Der Wettlauf zwischen Mensch und Mikrobe ist noch lange nicht entschieden. AIDS kann heute diagnostiziert werden und Schutzmöglichkeiten wie Kondome sind bekannt. Doch die Lebensweise des 20. Jahrhunderts hat erst ermöglicht, dass der AIDS-Virus entstehen und sich ausbreiten konnte. Antibiotika liefern Schutz gegen bakterielle Erkrankungen. Aber durch den falschen Einsatz der Mittel konnten die Bakterien wieder Boden gewinnen. Wir könnten früh erkennen, wo sich neue Infektionskrankheiten ausbreiten. Doch wir machen wenig Gebrauch von diesen Möglichkeiten. Weil zumindest bei uns von Infektionen nur selten die Rede ist, werden die neuen Risiken kaum wahrgenommen. Viele Menschen lassen sich nicht mehr impfen. Der WHO fehlt es vor allem an Geld, um ein weltweit wirksames Schutz- und Überwachungssystem einzurichten. Doch nicht einmal die reiche Bundesrepublik Deutschland verfügt über ein nationales Zentrum für Infektionskrankheiten. Deswegen gibt es keinen zentralen deutschen Ansprechpartner bei internationalen Krisen und keine nationale Sammelstelle für neue Erkenntnisse. Gehandelt wird von Fall zu Fall. Während der Recherchen für diesen Beitrag stellte sich zufällig heraus, nach der Ebola-Krise in Zaire 1995 tagte erstmalig und geheim in Bonn eine AG Krisenmanagement bei eingeschleppten Infektionskrankheiten. Thema und Ergebnisse gehen offensichtlich alle an. Trotzdem verweigern die verantwortlichen Bundesministerien für Gesundheit und für Forschung den Einblick in das Ergebnisprotokoll, da dies noch viel zu früh sei. Ein Teilnehmer, der anonym bleiben möchte, berichtet, dass ausgerechnet das deutsche Verteidigungsministerium das größte Interesse zeigte. Laut WHO Genf verweigerte die Bundesregierung etwa zur gleichen Zeit die Kostenübernahme für eine dringend notwendige Analyse. Es ging um eine frisch aus Afrika eingeflogene Probe eines mutmaßlichen Ebola-Virus. Joshua Lederberg, Nobelpreisträger und Mikrobiologe. Vielleicht kümmern sich viele Menschen nicht um Mikroben, aber die Mikroben kümmern sich um sie. Wenn man etwas über sein zukünftiges Schicksal wissen will, sollte man etwas über Mikroben wissen. Die Welt ist ein Reagenzglas. Die Mikroben bleiben nicht einfach auf einer Seite und bewegen sich nicht. Vor 3 Wochen war der Schullehrer als erster gestorben. Kurz danach waren die anderen tödlich erkrankt. Als Panik ausbrach und die Dörfler vor der Krankheit fliehen wollten, wurden die Straßen blockiert und die Sterbenden zurückgewiesen. Das einzige Radio, das das Dorf mit der Außenwelt verband, hatte aus der Hauptstadt nur schlechte Nachrichten über die Epidemie gemeldet. Die mutigen Nonnen und Helfer, die in dem Waldhospital zurückgeblieben waren, konnten nur hoffen. Würde die Welt ihre Bitte um Hilfe erhören? Im Forum der Wissenschaft auf Radio Bremen 2 hörten Sie von Mikroben und Mutationen. Neue Infektionen bedrohen die Menschheit von Achim Nuhr. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Heute in einer Woche, wieder um 21 Uhr, hören Sie den Mitschnitt eines Vortrags von Professor Dr. Gerhard Roth, Universität Bremen. Eine Neurobiologie der Wahrnehmung.